In mehreren Einheiten wurden die Mosaikwandgemälde mit den Bildern von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il errichtet. Das Mosaikwandgemälde im Vereinigten Baubetrieb für Wasserkraftwerke Gangdong zeigt die Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il, die im heiligen Gebirge der Revolution Baekdu das Hongun Korea mit glänzender Zukunft segnen. Und die Mosaikwandgemälde in der Gegend Shingan vom Stadtbezirk Hyeongjaesan der Stadt Pyongyang in der komplexen DIP-Abteilung der Textilfabrik September und im genossenschaftlichen Landwirtschaftsbetrieb Songjong im Kreis Liwon, Bezirk Südhamgyong stellen die Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il dar, die hell lächelnd den stürmischen der Armee und des Volkes erwidern. Im Stadtbezirk Daedonggang Stadt Pyongyang wurde ein Mosaikwandgemälde von sonnenhell lächelnden Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il unter den Kindern errichtet. In der Medizinischen Hochschule Pyongyang der Kim Il-sung Universität wurde ein Mosaikwandgemälde unter dem Motto »Der große Führer Genosse Kim Jong-il« bei der Besichtigung der Medizinischen Hochschule Pyongyang der Kim Il-sung Universität gebaut. In den betreffenden Einheiten gab es die Einweihungsfeiern der Kunstwerke.